plötzlich reden alle über Zukunft, als hätte man's nicht immer schon geahnt. Ohne Zukunft ist man bald am Ende. Zu Recht wurde da immer vorgewarnt. Viele Menschen haben von Natur aus so viel Zukunft ohnehin nicht mehr. Leider kümmert sie die Zukunft derer, die noch sehr viel hätten, nicht so sehr. Mein Nachbar, der sagt, Zukunft gäb's für alle. Da hat er wohl zum Teil ja auch recht. Doch muss man sich auch manchmal um sie kümmern. Ohne Pflege wird sie gern mal schlecht. Ich persönlich hab nichts gegen sie.